Oktober von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. In Mailand, laue Luft von Süden streichend, entzündete mit Flammenrosenglut den Mondenschein des Doms. Im blanken Spiegel kristallener Scheiben schwamm von Glanz und Farben, von Licht und Lust ein jauchzender Akkord wimmelnd vorbei. Aus Blumen lachten Lippen und durch Diamanten blitzten schwarze Augen. Vor einem Globus stehend schlürft ich gierig den Frühlingsodem, bald zum lauen Süd das durstige Auge hebend, bald den Blick versenkend in den länderkundigen Globus. Da sauste durch die schimmernden Arkaden ein rauer Nord, den nassen Mantel schüttelnd, der Glanz erlosch. Von kaltem Schweiß getrübt, dampften die Scheiben und verfilzten sich mit pelzigen Nebelschleiern. In dem Nebel erschienen Sternchen, grüßten mich Pupillen. Freundschaft darin und außen auf den Sternchen der Widerschein von Herbst und Heimat, Herden auf grüner Alp und Rauch zum Himmel kräuselnd. Jetzt gab mich frei der Globus, und nach Norden sandt ich den Blick und lenkte meine Reise. Ende von Oktober. Aufgenommen von Eva K.